Vier der fünf ostdeutschen Ministerpräsidenten wehren sich und das parteiübergreifend. An den Pranger gestellt sehen wollen sie Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht, wegen der Häufung rechtsextremistischer Übergriffe auf Flüchtlinge, Unterkünfte oder auch auf Bürger, die sich den Neonazis couragiert in den Weg stellen. Dietmar Woidke, SPD-Regierungschefin Brandenburg, warnt in der Welt am Sonntag davor, vorschnell von einem ostdeutschen Problem zu sprechen. Thüringens Landeschef Bodo Ramelow von der Linkspartei spricht ebenfalls von einem gesamtdeutschen Problem, das gesamtdeutsch bekämpft werden müsse. Erwin Sellering aus Mecklenburg-Vorpommern wehrt sich gegen Ost-West-Debatten und ähnlich die Sicht bei Stanislaw Tillich. Sachsens Ministerpräsident räumt aber ein, dass es in seinem Land eine nicht zu unterschätzende rechtsextreme Szene gebe. Auch das gehöre zur Wahrheit. Dabei mehren sich die Anzeichen, dass Fremdenfeindlichkeit abschreckt und abfärbt, warnt inzwischen auch Sigmar Gabriel, SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Bild dieser Spießgesellen das Bild unseres Landes zum Zerrbild werden lässt. Ich bin Wirtschaftsminister und glaubt mir, wir kriegen Anrufe, wir kriegen besorgte Fragen von Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland beschäftigen. Was ist denn da los? Zumal die Zahlen eine deutliche Sprache sprechen. Bis Ende August zählten die Menschenrechtsgruppe Pro Asyl und die Antonio Amadeo Stiftung bundesweit 359 Attacken auf Flüchtlinge und Unterkünfte. 60% davon entfielen auf Ostdeutschland, allein Sachsens Anteil beträgt nach dieser Zählung 28%. In Sachsen selbst ist das Negativ-Image inzwischen ganz handfest zu spüren. In der Touristenhochburg Dresden zählten Hoteliers schon vor Wochen Absagen, teilweise ausdrücklich mit den Pegida-Aufmärschen begründet. Nach den Randalenächten Heidenau reagierte auch die Landesregierung. Sie hat ihre Image-Kampagne heruntergefahren, auf Fernsehspots und Plakate wird erst einmal verzichtet, weil die Negativschlagzeilen einfach zu stark sind. Verheerende Auswirkungen haben die rechtsradikalen Umtriebe aber auch auf den Wissenschaftsstandort Sachsen. Das bestätigte erst am Freitag Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange im Deutschlandradio Kultur. Der Imageschaden für Sachsen ist enorm und das beginnt nicht erst mit Pegida, sondern das war schon, man darf nicht vergessen, wir haben zwei Legislaturperioden die NPD im Landtag gehabt und jetzt hat sie nur knapp die 5%-Hürde verpasst gehabt. Also das Gedankengut ist da, die Stimmen sind da, die Wähler sind da und das schreckt ausländische Wissenschaftler erheblich ab und da werden wir lange zu arbeiten haben, um diesen Image-Schaden wieder zu beseitigen.